Herzlich willkommen, Loki Podcast, dritte Folge. Yeah. Kennt den Prozess, ein Thema, drei Alben. Und dafür sind wie immer an meiner Seite David. Hallo, schönen guten Abend. Und Johannes. Hallo. Und ich bin Jill. Und das Thema, mit dem wir uns heute ein wenig beschäftigen wollen, ist Musik, die irgendwie retro ist, also sehr stark so Elemente aus der Vergangenheit in sich trägt und daraus auch gar keinen Hehl macht, sondern der Retro-Appeal wird Teil der Musik und ist mit ein Grund, warum Leute sich das überhaupt anhören. Sich nur mit der glorifizierten Vergangenheit, die natürlich praktischerweise überall und immer auf Spotify verfügbar ist, zu befassen, kann auch einfach zu weit gehen. Und man hört mittlerweile halt auch öfters mal so ganz pessimistische Stimmen, die quasi sagen, dass das Musik heute nur noch rückwärtsgewandt ist und es gar keine Innovation mehr geben würde. Solche krass pauschalen Urteile sind natürlich jetzt ein bisschen sehr abenteuerlich, wenn man auch sieht, wie viel neue und interessante Musik einfach rauskommt mittlerweile. Mhm. Aber ich meine, ganz klar, es gibt nun mal viel Musik und auch viele ganze musikalische Trends oder Genres, die offen retro sind, und da muss man dann jeweils schon die Frage stellen, und die Frage muss auch erlaubt sein, so ob die Künstler aus ihren jeweiligen Einflüssen irgendwie was Neues schaffen und irgendwie dem Ganzen einen Wert hinzufügen, oder ob es letztlich vielleicht doch eher einfacher Rip-Off ist und damit Leute beeindruckt werden sollen, die in der Regel nicht ganz so genau hingucken. Oder später geboren sind. Eben. Alright, bevor wir einsteigen, hätte ich eine Frage an euch. Und zwar habe ich mir überlegt, ob Retro-Musik überhaupt so ein neues Thema ist. Oder ich meine, klar, es kommt mehr auf mittlerweile, aber war Musik nicht vielleicht immer retro? Weil vieles basiert einfach auf Einflüssen, und selbst ein David Bowie hatte sicherlich seine Einflüsse. Das könnte man argumentieren. Oder würdet ihr sagen, dass es schon irgendwie ganz klare Genies oder eure Helden gibt, die quasi extrem kreativ waren zu ihrer Zeit und heute schwer, also dass heute ihr Level schwer zu erreichen wäre von aktuellen Künstlern? Was denkt ihr dazu? Ja, erzähl mal, Johannes. Ich glaube, keiner lebt in einer Kapsel, und insofern ist jeder beeinflusst, ob er will oder nicht, von anderen Dingen, von Sachen, die er selber gut findet. Wenn man sich für Musik interessiert und wenn man Musik macht, interessiert man sich für Musik, wird man vermutlich viel Musik kennen, die irgendwann mal früher aufgenommen worden ist. Und man wird dort Musik gefunden haben, die einem gefällt. Insofern kann man sich da, ob man will oder nicht, sich eben nicht frei machen, davon, auch davon beeinflusst zu sein. Deswegen kann es schon sein, als irgendwann mal die Rockgitarre erfunden wurde, dass einer zum ersten Mal irgendwie das mega Riff hatte oder so. Und dass heute die Möglichkeit nicht mehr existiert, das zum ersten Mal zu tun. Aber es gibt nach wie vor, denke ich, Möglichkeiten, in dem bereits vorgegebenen Rahmen wieder Neues zu schaffen, indem man dann eben Vorhandenes aufnimmt. Ja. Neues hinzufügt, Stile mixt, seine eigenen Einflüsse mixt als Künstler. Das finde ich dann eben ganz wichtig in so Fällen. Oder halt wichtig in dem Sinne, dass ich es dann eben interessant finde. Und ja, diese ganze Remix-Kultur ist, glaube ich, heutzutage natürlich viel, viel, viel bedeutender, als es eben noch war, vielleicht in den 60ern oder so, wo eben man noch ein viel freieres Feld hatte zum Experimentieren. Was heute in dem Fall vielleicht nicht mehr so existiert, da bin ich mir aber auch nicht ganz so sicher. Es gibt ja auch neue technische Entwicklungen, die da wieder neue Felder öffnen. Ja, man könnte, oder etwas, was ich mir auch gedacht hatte, ist vielleicht schon, dass viele Künstler in den 60ern und 70ern vielleicht auch einfach das Glück hatten, als Erste da zu sein. Und dadurch, ja, wie du sagst, im Endeffekt mehr Freiheit hatten und vielleicht auch mit simplen Dingen Dinge machen konnten, die zu der Zeit einfach krass waren und heutzutage aber etabliert sind. Und mit demselben Trick kann man heutzutage dann eben nicht mehr beeindrucken. Letztlich glaube ich aber tatsächlich nicht, dass Musik machen 1965 was komplett anderes ist, als heute Musik zu machen. Und im Endeffekt ist es auch nicht was komplett anderes, was damals und heute Leute an Musik begeistert, nämlich die Emotionen des Künstlers und wie er sie rüberbringt. Und das muss irgendwo authentisch sein und man kann sich neueren, älteren Mitteln bedienen. Letztlich, die Musik muss stimmen und den ganz krassen Cut irgendwie, dass heutzutage alles nur noch Retro wäre und Künstler sich nur noch über ihre Einflüsse definieren und quasi so postmoderne Musik machen, wo sie nur noch so zwischen verschiedenen Stilen hin und her springen, die sie entdeckt haben, halte ich für überzogen. Ja, ich finde, es gibt ja immer diesen Clash von diesen beiden Sachen. Ja, du machst irgendwas, was du kennst, du findest es geil und du willst irgendwas Neues machen. Ich glaube, das sind zwei sehr entscheidende Kräfte beim Musikmachen allgemein. Und ich finde, Frank Ocean, kein geringer als Frank Ocean, hat das sehr gut, wahrscheinlich unfreiwillig gemacht. Er hat nämlich, glaube ich, 2010 oder 2011 Nostalgia/Ultra rausgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr so krasse Frank Ocean-Fans seid. Ich glaube, da haben wir noch nicht so viel drüber geredet. Ich bin kein Frank Ocean-Fan per se, aber ein Fan von dem Album. 2011 rausgekommen, direkt Fan gewesen. Also genau, also ich auch, absolut. Cool. Ich fand das dann danach so ein bisschen langsam und so, keine Drums und so. Aber Nostalgia Ultra war total super. Da hat er ja so Sachen, ich glaube Hotel California von Eagles oder so, nagelt mich nicht fest, aber das ist das Original, glaube ich. Und so ein paar andere Cover-Songs, ja, wo er einfach so die Musik nimmt und dann neue Sachen drauf singt und ironischerweise hat er mit diesem Tape zusammen mit The Weeknd's drei EPs da auch in 2011 R&B komplett verändert bis heute. Also davor gab es Usher und Neo und diese komische Säuselmusik, die man so in so das Ohr von irgendwelchen betrunkenen Mädchen flüstert so. Und danach war halt einfach Frank Ocean und The Weeknd und diese Stories und damit hat Frank Ocean durch diese oder in dieser Rückbesinnung dieses Neue geschaffen, weil er so einen Musikstil, nämlich R&B, komplett neu ausgelegt hat. Und vielleicht auch, weil er das gemacht hat mit Hilfe der so dieser musikalischen Werte, die er übernommen hat, aus dem, was er da neu interpretiert. Wobei mein Gedanke auch dazu halt wäre, dass dieses Tape von Frank Ocean natürlich was sehr Collagenhaftes hat. Also er kopiert jetzt nicht nur einen spezifischen Stil oder ein Genre, sondern greift sich aus allen möglichen Richtungen viel heraus. Und allein dadurch entsteht vielleicht schon was Neues. Wenn er sich jetzt auf quasi so ein Ding komplett fokussiert hätte, würden wir vielleicht heute nicht über Frank Ocean als den großen Künstler reden. Das ist ganz interessant eigentlich. Das könnte sein, wenn ich mir vorstelle, dass es dieses Hotel California so an sich, es könnte auch irgendwie so ein komisches Cover sein, was so auf YouTube landet und dann sagen Leute, hey, schaut mal, da hat das jemand so gecovert. Ich glaube, es ist was nach wie vor, wie ich mir gerade drüber Gedanken gemacht habe. Ich frage mich gerade, war es für jemanden, der in den 50ern oder so oder 60ern gelebt hat und gedacht hat, er macht jetzt mal Rockmusik, war es für den tatsächlich einfacher, dieses neue Gebiet zu erkunden, als für jemanden, der heute von all dieser Übermasse an musikalischen Stilen lebt, der heute sich überlegt, wie kann ich jetzt was machen, was noch nicht da war? Ich glaube, es war genauso schwer, weil man sich lösen muss von den Konventionen des Genres, in dem man arbeitet, von den kommerziellen sagen wir mal, Versprechen, die man sich davon macht, die Plattenlabels sich davon machen. Ja. Und weil man einfach als Künstler sagen muss irgendwie, okay, ich will einfach was Neues machen, alles andere ist völlig egal. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das damals nicht einfacher war als heute, obwohl eben man ja auf der Oberfläche sagen könnte, damals war einfach noch nicht so viel, da konnte man noch viel mehr Äcker bestellen. Ja, vielleicht kommt es im Endeffekt tatsächlich auch viel auf die Attitüde an und wenn man einfach sehr stark den Drang hat, irgendwie was nicht mal unbedingt Innovatives, aber was Eigenes zu machen, glaube ich, dass das, egal in welcher Dekade man lebt, irgendwie zu krassen Ergebnissen führen kann, die irgendwie ausdrucksstark sind in dem jeweiligen Kontext, wo ein Künstler sich bewegt und auch zeitlich. Und ja, wir haben uns wie immer eben drei Künstler, drei Alben ausgesucht diese Woche, bei denen wir mal genauer hinschauen wollen und im Detail gucken wollen, wie diese Alben entstanden sind und wie wir sie finden und erlebt und gefunden haben. Und das Erste, worüber wir reden wollen, hat sich David ausgesucht. David, was hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht Kavinsky Outrun von 2013. Ein Album, das größtenteils, würde ich sagen, inspiriert ist vom 80er Elektropop. Die Musik ist gemacht von eben Kavinsky, einem französischen Hausproduzent, der ja diese Retro-Produktion macht, aber die sehr glamorous sind. Ja, es ist jetzt nicht wie Vaporwave oder diese anderen YouTube-Genres, die so sehr verwaschen sind, sondern es ist sehr knackig, die Drums sind sehr hart, es ist sehr tanzbar, es geht nach vorne. Es ist sehr gut gemischt, es klingt sehr modern, aber es hat zuerst einmal diesen Klischee-Flavor und dann hat es einfach total viele Anspielungen auf die 80er, sowohl inhaltlich als auch vom Sound. Bekannt wurde das Ganze den meisten und mir auch durch den Film Drive. Da war Nightcall der große Opening-Song mit der einen Hälfte von Daft Punk. Der heißt, es ist schwierig auszusprechen, ich glaube, er heißt Guy Manuel de Omem Christo. Ich glaube, weil er Franzose ist, spreche ich es mal so aus. Der da auch Vocals macht, beisteuert. Und dieser Song Nightcall, der hat dann diese Musik total bekannt gemacht. Und Drive ist dieser Film übers Autofahren mit Ryan Gosling. Es ist sein Debütalbum, sein erstes Album und einziges Album. Vor und danach gab es so ein paar EPs, die auch nicht so interessant waren. Irgendwie so 10 Nightcall-Remixes, die alle nicht so viel Spaß machen. Und inhaltlich und konzeptuell ist es ein Konzeptalbum übers Autofahren. Das Konzept hinter dieser Person, Kavinsky, ist, ein Teenager ist 1986 in einem Testarossa gefahren und ist dann gestorben auf der Straße. Und er steht 2006 wieder auf, um elektronische Musik zu machen. Yay! Und ist quasi jetzt der Zombie-Driver, der durch die Gegend fährt. Und so diesem Arc folgt auch dieses Album. Ja, das Album Outrun ist benannt nach so einem Sega-Game von 86. Mittlerweile haben BMW und Mercedes haben sich verschiedene Songs von dem Album auch zu eigen gemacht für ihre Werbung. Einmal Odd Look hat BMW benutzt und dann das Road Game für den wunderschönen Mercedes CLAs Shooting Brake, der, glaube ich, gerade rausgekommen ist. Nur mal als kleiner trivialer Einwand, als ich bei Mercedes gearbeitet habe und mich um dieses Auto auch gekümmert habe ein bisschen. Also es geht um Autos, das Thema ist Autos, inspiriert von Autos, es geht inhaltlich um Autos. Und es kommt in Autowerbung vor. Es ist ein Soundtrack zum Riden. Es geht hart, es geht nach vorne. Es macht Spaß. Ja, wie findet ihr? Was denkt ihr? Ich muss dazu sagen, dass mir der Sound jetzt nicht unbekannt war. Ich kannte Kavinsky schon vorher. Er hat nur das Album. Ich weiß nicht, ob ich es jemals wirklich durchgehört habe. Er ist halt auch nicht der Einzige in seinem Genre. Also ich meine, klar, 80er sind halt einfach so der vorherrschende Einfluss so in den letzten Jahren gewesen auf eigentlich recht vieles in der elektronischen Musik, würde ich sagen. Und Kavinsky ist halt auf seinem Label Ad Banger da in bester Gesellschaft, die halt alle diesen French Touch Sound bringen. Und den Sound finde ich an sich auch gar nicht übel. Ich finde die Produktionsweise cool, wie du sagst, das klingt einfach gut, es knallt, wenn man so will. Was mich an dem Album andererseits ein bisschen stört, also wie gesagt, die grundsätzliche Richtung schon cool. Aber er schafft es nicht so richtig, in meinen Augen, den Sound in verschiedene Richtungen zu führen oder irgendwie weiterzuentwickeln, sondern er staffiert das Ganze halt mit so 80er-Gimmicks aus, wie zum Beispiel die verschiedenen Gastsänger auf dem Album, die halt, oder auch der Rapper, irgendwelche kleinen Skits oder sonst was, die Roboterstimmen, das sind halt alles so kleine 80er-Details, die da eingestreut werden, die vielleicht ein bisschen darüber hinwegtäuschen sollen, dass der Sound über das ganze Album hinweg so ein bisschen gleichbleibend ist, und das nimmt so ein bisschen das Interesse weg, finde ich. Ich fand auch, also, dass sich vieles sehr ähnlich anhört. Von der Auswahl der Synthesizer, der Drum Sounds und so weiter und von der Geschwindigkeit der Songs her und so weiter, irgendwie klingt vieles ähnlich. Ich war jetzt auch nicht mega angetan, muss ich sagen. Also, vielleicht muss ich es mal beim Autofahren hören. Nachts mit Sonnenbrille. vielleicht. Beim sprechenden Auto. ja. So ging es mir. Also, ich war jetzt nicht. Ich fand es gut irgendwie von den Sounds, aber irgendwie auch dann recht schnell ermüdend, weil es irgendwie immer das Gleiche war. Ja, ich meine, ob du in einem Auto sitzt oder nicht, so, er hat halt nur eine Bassline auf dem ganzen Album, so gefühlt. Oder beziehungsweise es sind verschiedene Basslines, aber sie klingen alle halt gleich, alle diesen sehr dreckigen, verzerrten 80er Bass-Sound. Ja. Ich finde das überhaupt nicht, also ich sehe das überhaupt nicht so wie ihr, dass das alles gleich klingt. Ich glaube, das Problem ist voll ein anderes. Und zwar, dass die einzelnen, dass viele Songs einfach nicht interessant sind. Vor allem, weil viele Gäste einfach nicht abliefern und total falsch gepickt sind. Ja, das könnte schon sein. Also dieser Rapper, den du erwähnt hast, ich weiß nicht, das Konzept des Ganzen ist ja so Sound der 80er und so. Ich weiß nicht, ist der auch in seinen 80ern schon? Weil irgendwie, weil das hörte sich teilweise so an irgendwie, ja. Wenn man jetzt, Havoc von Mobb Deep eigentlich. Ist der Name des guten Mannes. Suburbia heißt der erste Song mit Havoc. Stop cheating. I come to life in my fast, fast car. Your life cannot ever be ours. Boah, das ist einfach der schrecklichste Song. Die Features auf dem großen, großen Hit Nightcall sind super, auch weil einfach diese Nähe zu Daft Punk gegeben ist. Das ist total logisch, dass es dort Daft Punk-eske Roboterstimmen gibt auf diesem Album. Und es sei gesagt, auch Love Fox ist halt die Sängerin von CSS, einer brasilianischen Synth-Pop-Gruppe. Das passt auch sehr gut eigentlich, weil das auch irgendwie so eine ähnliche Richtung ist. Ich glaube, ein anderes Problem ist auch einfach die Songstrukturen. Das sind nicht so richtige hauptsächlich instrumental gehaltenen Alben. Erwarte ich irgendwie, dass die Songs irgendwie sich noch krasser entwickeln oder dass da noch mehr passiert irgendwie. Und da ist einfach, wenn man Glück hat, kommt mal ein kurzes Break und dann kommt eine Gitarre und dann kommt wieder der Loop vom Anfang und so. Also irgendwie so richtig viel passiert da nicht in diesen Instrumentals. Aber es ist halt, wie du sagst, auch zum Fahren. Ja, es ist irgendwie ein cooler Soundtrack für einen Need for Speed-Teil, der irgendwie in den 80ern spielt oder so. Da würde es halt perfekt reinpassen, finde ich so. Ja. Ich war noch, also er hat ja diesen einen Song gegen Ende, der heißt Road Game, das ist auch so ein Instrumentalsong, der für mich so ein bisschen zusammenfasst, so was er da eigentlich macht, weil das ist so ein Song, da entwickeln sich so Streicher und verschiedene Synths und das funktioniert alles total gut. Und dann gibt es halt irgendwann den Drop und dann gibt es halt einfach doppelt so viele Kicks und Snares nicht mehr nur auf der 4, sondern auch auf der 2. Und dann geht's halt ab. Und dann werden die Drums irgendwann wieder rausgenommen und die, keine Ahnung, kommt mal ein Filter auf irgendwas. Und dann geht's halt nochmal ab und dann ist es vorbei. Und das ist wirklich ein bisschen dünn, aber es klingt halt trotzdem super. Also ich kann mir nicht... also jedes helfen. Mal, wenn ich von irgendwas anderem, ich höre irgendwas... Vielleicht, was ein bisschen matschiger klingt oder so. Ich freue mich total, wenn ich einen Song von diesem Album höre und denke, wow, geil, es geht richtig schön nach vorne. Es macht einfach total viel Spaß. Vielleicht ist, ja, ich meine, es trägt ja auch das Konzept sehr offen auf der Zunge sozusagen. In diesem ersten Song wird es ja auch so durch so einen Sprecher, der das Ganze erzählt wie in so einer Fernsehserie quasi irgendwie. Was du vorhin erzählt hattest, dieses Konzept, der Typ ist in seinem Auto irgendwie gestorben und bla. Das wird ja da auch breitgetreten und vielleicht, ja, ist dann konsequent das Konzept durchgesetzt, aber so einfach als so zum Anhören nebenbei. Weiß nicht, vielleicht würde ich das reinlegen, wenn ich jetzt irgendwie den Plan hätte, ich gehe jetzt in den Club gleich so und ich muss jetzt noch eine Stunde lang hier daheim vorglühen und so, dann könnte man das reinlegen und oder wenn Homies da sind, irgendwie, ich weiß nicht. Aber so, ja. Im Grunde finde ich so schade, dass er dieses Album so ein bisschen verrissen hat, weil man muss auch sagen, die öffentliche Rezeption ist auch eher gemischt. So. Und viele sagen, es sind halt so ein paar Singles. Und Nightcall ist super und dann noch so ein, zwei andere Songs und dann gibt's totalen Trash drauf, aber er hat diesen wirklich sehr schönen Sound, der ja auch dieser, ich weiß nicht, ob man sagt Sebastian, der französische Hausproduzent, der auch so ein bisschen auch mit ihm im Boot ist, hat das alles gemixt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass mit diesem Sound, mit dieser Idee ja noch was viel Ausgereifteres passieren würde, weil ich diesen Sound total cool finde. Kennt ihr das Spiel, wie heißt es, Hotline Miami? Ja. Das ist so ein Videogame. Also da geht's, das spielt in Miami, hat auch so einen 80er-Flavor, sehr pixelig, das Spiel, also sehr low-budget, so ein Independent-Game. Und das hat auch so einen Soundtrack, ähnlich wie jetzt Drive zum Beispiel. Und den finde ich sogar irgendwie, der funktioniert da irgendwie noch ein bisschen besser. Da ist mehr Variationen drin. Also da sind auch viele Sounds und Songs drin, die irgendwie von Künstlern stammen, die sich sehr stark an die 80er anlehnen. Und ich finde, das kann man ganz gut vergleichen, irgendwie, weil das ja auch fast schon so wie so ein Spiel wirkt, so, oder wie eine Story oder ein Film oder eine Serie, dieses Kavinsky-Konzept da irgendwie. Und das fand ich zum Beispiel ziemlich nice, also diese Songs von dem, ohne die jetzt genau benennen zu können, mir fallen jetzt spontan nicht die Künstler ein, die da genannt sind, weil ich es irgendwie immer nur so nebenbei gehört habe, aber das im Vergleich fand ich da irgendwie ein bisschen zwingender noch irgendwie. Das ist auch super. Yes. Das gibt es auch auf YouTube, glaube ich, diesen Hotline Miami Soundtrack. Den finde ich auch wirklich sehr cool. Aber der klingt schon auch nochmal ein bisschen anders, oder? Der ist noch ein bisschen dreckiger auf jeden Fall. Ja. Ein bisschen düsterer auch. Klar, das ist dann Geschmackssache. Ja. Aber ich meine, da es ja nun Parallelen gibt, so beschreibt das eigentlich auch so ein bisschen das Problem mit dem Album, weil es hat halt so ein bisschen diesen Vibe von Soundtrack oder sogar Game-Soundtrack, aber es gibt mir nicht wirklich eine Richtung vor, oder es ist Hintergrundmusik so ein bisschen, hat aber irgendwie nicht so die, wie soll ich sagen, die Dynamik oder die Songstrukturen, die jetzt inhaltlich irgendwie ein bisschen eindringlicher wirken würden. Und er sagt ja auch selbst, glaube ich, dass er stark so von so Sachen wie eben nicht nur Soundtracks, sondern auch Videospielen beeinflusst ist. Was okay ist, soll er gerne machen, aber es sind vielleicht einfach auch nicht die potentesten Einflüsse, die man sich auswählen kann als Musiker. Man sieht ja auch, wo es so sagen. Man sieht ja auch, wo es so hinführt. Also es ist ja auch, ist ja der Opening-Song zu einem Autofilm und in diesen ganzen Werbung, wo natürlich auch immer 30 Sekunden einfach gespielt werden. Und gut, diese Werbungen greifen natürlich auch knallhart auf, was einfach Trend ist, ne? Die sind ja keine Trendsetter, sondern die wollen ja ankommen, die wollen was verkaufen, die suchen sich was aus, was die Leute mögen, und die analysieren den Markt und schauen halt, okay, krass, 80er sind wieder da, wir brauchen einen, der das voll gut macht, den nehmen wir, der Song, der passt perfekt. Naja, ich denke, Kavinskys Kontostand freut sich auf jeden Fall darüber, dass Werbung in dir oder Werbespots in diesem Universum nur 30 Sekunden lang sind. Weil davon hat er sicherlich profitiert, aber eben so zu den ganz Großen auf den Musik-Olymp wird er damit halt nicht aufsteigen. Und ich meine, es geht mir jetzt auch nicht darum, das Album irgendwie in die Tonne zu treten. Also es hat definitiv seine Stärken, es gibt definitiv Situationen, in denen man es anhören kann, sehr gut. aber es fügt dem 80er-Vibe, den es transportiert, für mich halt einfach nicht so viel Neues hinzu. Sondern lebt halt so ein bisschen schon davon, dass diese ganze 80er-Ästhetik eben gerade das ist, was angesagt ist oder in den letzten Jahren so war. Hm. Manche sagen, das ist halt einfach das Gleiche in besser produziert, in modern produziert. Aber das ist ja jetzt kein trivialer Unterschied. Du kannst ja nicht, nimmst nicht einfach irgendwie einen Song und dann produzierst du ihn halt besser und dann kannst du abstrahieren, okay, der ist jetzt halt einfach besser produziert, aber ich kann noch genau wissen, wie das emotional bei mir ankommen würde ohne diese Produktion. Also ich finde, das hat einen ganz maßgeblichen Einfluss, wie was gemischt ist und wie laut es ist. Okay. Ja, sicher. Ich denke auch, dass viele so 80er-Alben, die vielleicht einflussreich waren für die Entwicklung der elektronischen Musik in letzter Zeit, selbst ja gar nicht so viel Ruhm abbekommen haben und deshalb so ein bisschen auch so der Kelch der ganzen Remasters und Reissues an ihnen vorübergegangen ist. Mhm. Und ist deshalb den 80er-Sound vielleicht auch gar nicht in so top Qualität oder zeitgemäßer Produktion vorhanden ist. Und klar, ich meine, das liefern Kavinsky und seine Erdbanger-Kollegen natürlich. Und das ist durchaus ein Vorteil, ganz klar, aber für mich persönlich eben nicht ganz so interessant. Vielleicht wollen wir noch ein bisschen auf einzelne Tracks eingehen. Wir waren eben schon bei Suburbia featuring Havoc. Oh ja. Hätte es einen Rapper gegeben, der besser drauf gepasst hätte, oder hätte er einfach ganz, also gar keinen Rapper nehmen sollen für dieses Album? Gute Frage, lass uns mal überlegen. Ja, ich finde die Idee eigentlich schon nicht schlecht, ja, weil es ist ja auch ein Experiment, aber es hätte bestimmt, also es hätte viele bessere gegeben. Ich meine, er hätte es selber auch besser gekonnt. Ja. davon mal abgesehen. Warum nicht? Wen meinst du jetzt, Havoc oder ja, Kavinsky? Havoc zum Beispiel, ja. Achso, ich dachte, Kavinsky sollte das Mic selbst in die Hand nehmen jetzt. Nee, aber Havoc ist doch von hier Mob Deep, ne? Ein Rap-Duo aus New York. Und der andere von diesen beiden, Prodigy heißt der, der hat auch mal ein Album gemacht, das heißt sogar Product of the 80s. Und dort sind ganz viele Beats zu finden, Produktionen, Instrumentals, die eben auch so Synthesizer-Sachen samplen und so. Und das hat, fand ich, ziemlich gut gelungen. Also das hat einen coolen Vibe irgendwie. Und der hätte noch besser da drauf gepasst auf diesen Song als sein Kollege irgendwie. Also wenn ihr es nicht kennt, hört euch das mal an. Das ist echt eigentlich ein ganz cooles Album. Ziemlich düster auch und Synthesizer-lastig und eben ein Product of the 80s. Warum eigentlich nicht so jemand wie Travis Scott auf diesem Song? Mit diesem furchtbaren Autotune-Rumgenöle da auf so einem 80s-Beat. Das hätte der Kavinsky nie gemacht, weil das einfach ihm zu wenig geklungen hätte wie in den 80ern. Wenn du da jetzt einen drauf packst, so der irgendwie Autotune-mäßig irgendwie so rumsingt, dann wäre das halt State of the Art von vielleicht heute, aber es hätte nicht gepasst in Kavinskys Augen zu diesem Flavor, den er erreichen wollte von früher. Verstehe, aber dieser Rap, der ist ja auch überhaupt gar nicht Throwback, also wird ja auch nicht wie Run-DMC gerappt. Das stimmt natürlich auch, ja. Sondern einfach wie 2005 oder so eine ganz dunkle Hip-Hop-Zeit. Aber ich dachte, vielleicht hänge ich mich da auch ein bisschen an Nightcall auf, weil Nightcall halt so gut funktioniert, dass man einfach nochmal vielleicht so einen Vocoder nimmt oder einfach so eine Stimme, irgendwelche Flangers drauf macht und Roboter-Effekte. Irgendeiner hätte gut gepasst, der so richtig düsteren Shit macht, irgendwie so DMX oder sowas. Irgendwie sowas stelle ich mir vor, hätte da gut vielleicht drauf gepasst, auch mit so einer krassen Stimme irgendwie. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Stimme von Havoc da anders war als normal, irgendwie ein bisschen hochgepitcht vielleicht, ich weiß nicht. Es klang ein bisschen schwach auf der Brust. Man hat auch gemerkt, dass er das einfach, er wollte auch einfach dieses Konzept jetzt machen. Ja, auch, dass du dann in der Hookline eben diese, dass du da halt sagst, er kommt to life in my in eine Fast-Fast-Car oder so, in my Fast-Fast-Car. Yeah. Es ist echt, es ist unhörbar. Es ist so ein Scheiß. Ja, und so ein DMX hätte das mit mehr Inbrunst noch gemacht, sodass du es ihm halt abnimmst. So, dass er da gerade in seinem Auto was weiß ich was macht. Gibt es vielleicht irgendwelche Auto, besonders autoversierten Rapper, die wir kennen? So? Irgendwer? Ja, Civit natürlich. Ja, die ganze West Coaster Lowrider-Zeug. Boah, das ist krass, aber das ist halt mir so, das ist schon so G-Funk vorbelastet, wenn ich so Exhibit oder so drauf packst. Vorbelastet hört sich ja so negativ an. Ja, es geht hier um einen Testarossa, nicht um einen Lowrider. Ach so, du meinst, also gibt es Rap, der mit Sportwagen zu tun hat, mit so flotten Sportwagen aus den 80ern? Das wäre die Frage, aber das ist schwierig. Jay Dilla hat einen Song gemacht auf seinem Album von 2002, der heißt Cars, und das ist eine Coverversion von Gary Newmans Song Cars, der ein großer Hit war Anfang der 80er, ja. Wo er auch so Synthesizer ausgepackt hat. Here in my car und so weiter. Ja, aber gut, mehr fällt mir auch nicht ein. Fällt mir sonst nicht ein. Ansonsten noch bemerkenswert fand ich, dass auf manchen Tracks nicht nur Synthesizer zu hören sind, sondern zum Beispiel auch auf Protovision diese sehr grenzwertig auffallende E-Gitarre und dann hier und da zum Beispiel auf Rampage oder auf Road Game die Streicher-Samples, die Piano-Parts und so. Fand ich tendenziell cool, aber irgendwie ist es dann doch mehr Klischee, als jetzt irgendwie Teil der Musik zu sein, weil ich meine jetzt gerade so Streicher oder halt so die ganz krass auffallende E-Gitarre statt irgendwie ein E-Gitarren-Part, der ein bisschen mehr low-key ist, fand ich dann eben auch mehr Gimmick als irgendwas anderes, leider. Also er hat diese Synthese versucht, aber hat diesen alles, was nicht quasi ein 80s Rip-Off war, hat er nicht gut hinbekommen. könnte ich so unterschreiben, ja. Und außerdem nicht uninteressant ist, dass auf dem Album kein einziger analoger Synthesizer zu hören ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Also alles nur mit Plugins, was irgendwo Sinn ergibt, weil so gerade diese Bass-Sounds halt sehr eher irgendwie dreckig statt jetzt irgendwie warm und analog klingen. Aber es ist auch natürlich eine große Ambition, den 80er-Sound nur mit dem Laptop hinzubekommen. Ich muss auch sagen, dieses Album erinnert mich immer wieder, oder wahrscheinlich ist es einfach ähnlich an wie der Soundtrack zu der Stranger Things-Serie, die letzten Sommer rausgekommen ist, von der Band Survive wurde der Soundtrack gemacht, und in der Serie selbst gibt es zur Hälfte so Songs von damals, von The Clash und Toto, Let the Rain Fall in Down in Africa. Diese ganzen wunderschönen Hits von damals. Diese Smiths auch und so, recht viele, ich glaube nicht sogar Joy Division auch, ich glaube Atmosphere oder so. Also, ja. Und zur anderen Hälfte gibt es auch eben, bemüht, ja. Zur anderen Hälfte gibt es dann eben diese Sounds von Survive, die so ein bisschen klingen wie Kavinsky, also moderne Synth, aber mit Kitsch. Die sind ja, im Gegensatz, das ist ja ein Soundtrack, ne? Also ein Score, also der auch funktionieren soll für den Film, und da sind die Songs ja viel kürzer und trotzdem sind ja auch viel mehr Songs, das sind glaube ich insgesamt 30 Stück oder so, verteilt über zwei Releases. Da ist auch die Bandbreite viel größer. Da gibt es ja Songs, wo dann irgendwie gerade in der Serie dann irgendwie dieses Monster auftaucht, die dann natürlich das auch in der Musik transportieren. Also so Grusel, düstere Sounds, und dann gibt es diese romantischen, kitschigen Sounds, wenn es irgendwie eine Szene an der Highschool da geht oder was auch immer. Deswegen finde ich den auch enorm viel interessanter als das Kavinsky-Ding. Vielleicht wäre es für Kavinsky dann so rein künstlerisch, also wahrscheinlich nicht finanziell, aber so rein künstlerisch besser gewesen, wenn er auch sowas gemacht hätte, oder nicht? Wenn er einfach so ein bei irgendeinem Projekt das so begleitet hätte. Dann hätte er nicht diese Verantwortung zu stemmen gehabt, irgendwie so ein rundes Album abzuliefern. Warum die 80er? Warum ausgerechnet dieses Jahrzehnt so populär ist. Hm. Weil so wirklich einen Reim drauf machen kann ich mir nicht. Ich glaube, der Schlüssel dazu ist, es gibt mehrere Schlüssel dazu. Zum einen diese Melancholie, die in dieser Musik mitschwingt, die viele abholt. Dann dieses Elektronische, was drin steckt, was man natürlich heute ja eben sehr einfach nachmachen kann, weil jeder sich so ein Plugin irgendwie leisten kann. Und dann glaube ich ganz viel Nostalgie. Ganz, ganz viel Nostalgie. Sachen, die man früher als Kind vielleicht so am Rande noch mitbekommen hat oder eben auch gar nicht mehr mitbekommen hat, von denen man heute nur im Fernsehen sieht oder auf YouTube oder so. Was, eine Zeit, die irgendwie dadurch durch die Nostalgie verklärt wird, so was Coolem. Ja. Ich glaube, das könnten Gründe dafür irgendwie sein, die ich jetzt gar nicht bewerten will oder so, wo ich gar nicht sagen will, das ist Schwachsinn, aber so würde ich es mir vielleicht erklären. Ich würde noch hinzufügen, dieses ein unglaubliches Interesse an so Retro-Sci-Fi. Also Retro-Sci-Fi generell als Begriff ist einfach, du gehst zurück in der Zeit und dann von dort passiert irgendwas Sci-Fi-mäßiges. Und die 80s sind ja in ihrer Musik auch unglaublich futuristisch. Also es geht total viel um Roboter und Outer Space und Lightspeed. Und das wird natürlich auch unterstützt durch die neue Technologie von den Synthesizern, die ja da eine sehr wichtige Rolle haben. Aber jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter zurück, nämlich so in die 60er und 70er, beziehungsweise auch in die 2000er, weil das Album, über das ich reden möchte, ist Is This It von The Strokes. Ich muss vorausschicken, dass es jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsalbum ist, aber es ist ganz klar das Lieblingsalbum für viele Leute und vor allem auch Kritiker und gilt so als eins der besten Alben der 2000er. Ich glaube, The NME hat es auf Platz 4 ihrer besten Alben aller Zeiten gepackt und so weiter. Und um diesen Hype so ein bisschen zu verstehen, muss man wissen, das Album kam 2001 raus und ist eingeschlagen wie eine Bombe. Mhm. Das Debütalbum der Band, junge Typen aus New York, die damit so ein bisschen Rock, Gitarrenmusik gerettet haben, weil die war ja so ein bisschen totgeglaubt Mitte, Ende der 90er, wo alle eher so New Metal gehört haben und alles nicht so richtig geil war. Und sie haben eben den klaren, simplen Gitarrensound zurückgebracht. Und ihnen wurde dann eben so ein bisschen das Schicksal von Rock auf die Schultern gelegt, oder wie man es nennen mag. Es ist tatsächlich ein Album, was jetzt nicht irgendwie schwer oder düster oder wütend klingt, sondern in der Hinsicht wirklich so ein bisschen eine Erleichterung vermutlich gebracht hat, da es einfach sehr lockerer Rock ist, simple Akkordfolgen, sehr, sehr catchy, jede Hook funktioniert im Grunde. Ich dachte, das ist nicht dein Lieblingsalbum. Naja, im Endeffekt, es ist natürlich sehr catchy, das wird, denke ich, niemand bestreiten, aber irgendwo vielleicht auch schon wieder zu catchy, es ist nicht zu catchy, da ist irgendwie so ein bisschen die Kante fehlt und das ist was bei dem Album eben schon der Fall ist. Nichtsdestotrotz war das Album nun mal ohne Zweifel sehr einflussreich und hat Indie-Rock irgendwie tatsächlich wiederbelebt oder beziehungsweise auch kleineren Bands die Möglichkeit gegeben, kommerziell erfolgreich zu werden, von Labels gesigned zu werden. Und das Ganze hat sich auch sehr stark natürlich auf den Mainstream übertragen. Das sind jetzt, wir reden hier über Sachen, die ich jetzt irgendwie nicht bewusst als Musikfan verfolgt habe, weil ich zu jung war, aber eigentlich keine, wir haben eben schon über Werbung geredet, keine Autowerbung in den 2000ern kam irgendwie, um einen ohne einen frischen und jungen, dynamischen Indie-Rock-Song irgendwie aus oder auch im Radio. Bands wie Arctic Monkeys oder Kings of Leon oder The White Stripes, The Yeah Yeah Yeahs und so. Das sind alles Bands, die eben ohne The Strokes entweder nicht da wären, wo sie hingekommen sind oder vielleicht auch gar nicht existieren würden. Ja, ganz deutlich. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass der Sound von The Strokes selbst, auch wenn auch sehr einflussreich, auch sehr stark beeinflusst ist einfach. Sie bedienen sich eben ganz klar so der Attitüde von Garage Rock oder frühen Punk-Vorläufern, so aus den von Mitte der 60er bis Mitte, Ende der 70er und bringen quasi einfach so den simplen, sehr schnell gespielten und sehr, sehr leichten und beschwingenden frühen Rock zurück. Bands, die man da besonders nennen kann, sind für mich vor allem The Sonics, die wirklich schon sehr früh, so Mitte der 60er, am Start waren. Dann The Stooges, ist auch so eine der Garage-Rock-Bands, die sich in The Strokes wiederfinden. Und dann natürlich der ganz große Einfluss von Ramones. Von Velvet Underground wurde vielleicht noch so ein bisschen der melancholische Vibe mitgenommen. Und wenn man das alles zusammenmischt, hat man eben The Strokes. Die das Ganze aber, wie gesagt, eben sehr, sehr catchy rüberbringen. Und ja, ich gebe die Frage einfach an euch weiter. Ist es zu catchy vielleicht sogar? Das geht doch nicht. Also, ich finde es total super. Ich finde... Echt? Ja, wenn du so eine Art von Songs machst, dann geht's nicht zu catchy. Ja. Ich finde auch, dass man raushört, es hört sich so an, als wären da halt ein paar Jungs zusammengekommen, die wollten eine gute Zeit haben und die hatten eine gute Zeit und so hört sich das Ding halt an und das kann ich eben nicht zum Vorwurf machen, sowieso nicht. Aber ich finde es irgendwie cool, das hört man raus und überträgt sich, finde ich, auch ein bisschen. Nicht nur ein bisschen, immer dieses bisschen. Also es überträgt sich und ich finde es richtig gut für das, was es ist, so. Es würde mir wahrscheinlich schnell auf den Sack gehen, wenn ich nichts anderes hören würde, weil es sehr kurz ist. Die Songs sind sehr, sehr, sehr kurz. Es passiert nicht richtig viel auch. Es ist sehr simpel produziert im Sinne von, es gibt halt Drums und einen Bass und eine Gitarre und den Gesang und das war's. Und sonst ist da nicht viel zu holen. Es sind keine mega Songstrukturen. Das sind die klassischen Pop-Songs und so weiter. Es gibt noch nicht mal Solos auf den meisten Songs. Ja, richtig. So, ja. Es gibt aber in den meisten Songs gibt's Breaks irgendwie so nach der zweiten Hook. Und dann passiert, dann gibt es Improvisation von der E-Gitarre, dann spielt immer was Hohes. Ja, das ist clever gemacht. Es ist natürlich, damit will ich nicht sagen, es ist billig gemacht oder zu simpel, aber es ist einfach... Mit wenigen Mitteln viel erreicht. Ja, genau, sehr effektiv, ne? Also eben Garage-Rock-mäßig so. Aber wenn du sagst, klingt so wie so ein paar Jungs, die sowas machen, das finde ich halt auch, aber danach haben das ja auch ganz viele paar Jungs auch noch mal versucht, das zu machen. Ja. Und ich würde sagen, das klingt auch so, aber dass diese Jungs entweder sehr talentiert waren oder dass sie sehr gut aussortiert haben, dass sie vor allem ihren Papierkorb sehr gut geleert haben, ja, dass sie schlau darin waren, zu sehen, okay, das funktioniert nicht, wir behalten nur die Songs, die funktionieren, weil dieses Album klingt einfach wie eine Hit-Compilation oder wie Songs, die alle funktionieren. Und das würde ich normalerweise nicht von so Impro-affinen Projekten erwarten. Ja, ich meine das auch nicht despektierlich, also mit den paar Jungs oder so. Wie sie es gemacht haben, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht weiß es Jill, ob die jetzt da 50 Songs aufgenommen haben und dann halt 12 ausgesucht haben. Ich habe auch mal geguckt, vorhin nochmal irgendwie, mich hat mal interessiert, ich hab das Album jetzt schon ein paar Jahre gehört und so und gedacht, hey, da gibt's doch bestimmt ein paar, es gibt doch viele Singles, da gibt's doch bestimmt B-Seiten irgendwie, die auch cool sind, die man noch da in den Mix reinballern kann. Es gibt keine einzige B-Seite auf keinen einzigen Single, also das weist jetzt für mich nicht darauf hin, dass die 50 Songs hatten, sondern die hatten die und haben die rausgehauen und die waren halt super und die hatten einfach dann einen guten Lauf, als sie das aufgenommen haben. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wer es produziert hat, das Album, ob das noch auch eine Rolle spielt, Naja, ich, um einen kurzen Background zu geben, ich denke, man kann das ganz gut damit erklären, dass die Band halt schon von Anfang an, auch wenn sie tatsächlich halt nur ein paar Jungs waren, sehr fokussiert waren und erfolgreich sein wollten und quasi schon 1998 angefangen haben, immer viel zu proben, sich sehr der Band zu widmen und auch zu der Zeit schon Songs geschrieben haben und sich dann eben, denke ich, sehr schnell einfach so die Hits rauskristallisiert haben, die dann Jahre später quasi auf dem Album gelandet sind. Das Album an sich wurde aber schon auch recht, mit Low Fidelity irgendwie recht spontan produziert. Mhm. Sie haben es letztendlich bei Gordon Raphael, einem kleinen, unbekannten Producer im Keller, in seinem Heimstudio aufgenommen alles. Und das Ganze auch bewusst sehr, sehr raw recorded. Also meistens haben sie halt alle zusammen im Studio gestanden, einen Take aufgenommen und den dann meist auch verwendet und nicht viel dran gemacht. Ganz klar, das größte Retro-Zugeständnis ist natürlich die Verzerrung auf den Vocals von Julian Casablancas, die das Ganze halt wirklich so ein bisschen klingen lässt, als wäre es in den 60ern aufgenommen worden. Aber ansonsten denke ich schon, dass das auch so ein bisschen das Album so der Glückstreffer war und gleichzeitig aber auch natürlich zeigt, was für einfach für ein Gespür für Hits die Band hat. Also wie gesagt, das ist auch nichts, was ich Ihnen absprechen will. Ich habe eingangs schon erwähnt, das ist unbestritten catchy. Nur das Ganze lebt natürlich nicht nur von irgendwie den Melodien oder den Akkorden, sondern natürlich auch ganz klar so von der lässigen Attitüde der Band mit ihren Jeansjacken und was Skinny weiß Jeans. Ich. Das natürlich lange Haare und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles und so quasi ein Rip-Off aus der Zeit, wo sie die Musik ja schon geklaut definitiv haben. Also, also ich denke auch definitiv, dass das halt Leute sind, die das so ein bisschen auch verkörpern und leben und sich vielleicht irgendwie so im sind ja irgendwie so alles New Yorker Kids aus gutem Hause, die sich aber vielleicht so im ihrem New Yorker Umfeld in den 2000ern, ihrer Peer Group nicht so wirklich wohlfühlen und sich ja dann halt so ein bisschen zurückgehen in die 70er, sich so ein bisschen die Einfachheit dieser Zeit zurückwünschen und sich dabei natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen als die unverstandenen Rebellen und die Anachronismen, die irgendwie so ein bisschen aufbegehren gegen die ganzen Standardmenschen sich als das so inszenieren können irgendwie und am liebsten sich irgendwie ein Cadillac oder am besten gleich irgendwie VW-Bus mieten würden und irgendwie gen Westen fahren würden. Und das ist aber gleichzeitig auch so ein bisschen was für mich halt mich stört, weil die Energie irgendwie nicht so ganz rüberkommt, da es im Endeffekt halt tatsächlich nur ein paar Kids sind und die nicht so ganz das Abgefuckte, was jetzt irgendwie Bands wie The Stooges mit Iggy Pop, die sicherlich keine Kinder von Traurigkeit waren, oder Ramones auch einfach anders rübergebracht haben, weil sie halt andere Erfahrungen hatten und dadurch der Sound halt irgendwie einen anderen Ursprung hatte. Ich finde auch ganz interessant, was sonst so zu der Zeit noch so ging. Habe ich mal so ein bisschen nachgeschaut, was da so released hat. Also natürlich Kid A ist ein Jahr ungefähr vorher rausgekommen. Ich glaube 2000 ist das rausgekommen. Es war natürlich eine ganz andere Ecke so, aber war auch sehr, sehr bedeutend. Und ansonsten im Mainstream gab es halt voll viel Linkin Park. Oh und, Gott. Und Sachen wie Limp Bizkit. Um Gottes Willen. Ja, und ich denke, damit ist halt auch zu erklären, dass die Band so auch gefeiert wurde und schon vor Release des Albums, da die Leute sich einfach mal wieder was Befreiendes, irgendwie einfach coolen Rock-Sound gewünscht haben, statt so diesen irgendwie deprimierenden 90er-Sound. Weil tatsächlich würde ich so weit gehen und sagen, dass Ende der 90er nicht mehr allzu viel ging. musikalisch in vielen Bereichen. Ja, die Backstreet Boys waren sehr erfolgreich zum Beispiel. Okay, alright. Es ist auch eine ganz andere Zielgruppe, oder? Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Namen, die jetzt David vorhin gesagt hat, ne? Radiohead und Limp Bizkit und Linkin Park, das sind ja jetzt Limp Bizkit und Linkin Park haben vielleicht schon eine ähnliche Zielgruppe, ja. Oder Fangruppe, würde ich jetzt mal vielleicht so vage als These in den Raum stellen. Da ist ja die, da würde ich jetzt sagen, sprechen die Strokes eine ganz andere Gruppe an. Da denke ich jetzt eher an irgendwie fesche Studis auf ihren, ja, Partys. Und aber bei auch Linkin so 16-Jährige und, oder so? Ja, vielleicht, so, ja, doch, auch durchaus auch. So ja. Coole, oder vielleicht coole Kids, die sich so Klamotten kaufen? Ja, irgendwie auch bei Linkin Park und Limp Bizkit denke ich eher an so unterdrückte, emotional schwierige, die irgendwie sich unterdrückt fühlen von denen da oben und irgendwie einfach dagegen anschreien wollen. Irgendwie. So. Du diagnostizierst also die Linkin Park-Hörer mit, ja, ich meine, nein, es ist fies, aber da ist halt eigentlich nicht viel zu holen, oder? Also bei Limp Bizkit so, außerdem, ja, ist es nur ein Anschreien gegen irgendjemanden, gegen irgendwen und deswegen auch durchaus nicht unproblematisch, finde ich jetzt persönlich. Aber das ist wieder eine andere Diskussion. Es ist irgendwie so ein bisschen mehr Effekthascherei. Das fand ich auch bei The Strokes immer schön, dass es nicht so. Es wirkt auch introspektiv, gerade wie das Album anfängt mit der Wiederholung dieser Frage, ist this it? Und es hört ja auf mit diesem take it or leave it, so der auf mit viel mehr Geschwindigkeit und Ärger und Energie das Album beendet und das ist auch total catchy, es ist ja beides total catchy, aber ganz unterschiedlich. Aber eher dieses ruhige, dieses mellow und dann dieses aggressivere. Und ich finde, man muss den Jungs auch zugestehen, dass sie das auch schaffen, dass sie in diesen Refrains irgendwelche Redewendungen benutzen, die total cool klingen. Also ich finde, das ist eine Fähigkeit, die ja nicht selbstverständlich ist und heutzutage im heutigen Rap auch sehr viel praktiziert, dass einfach irgendwas gesagt wird in der Hook. Und das kann halt, also irgendwas, ein Wort achtmal und oder eine Phrase so, und das kann halt auch irgendwie sehr cool und sehr catchy sein und man ertappt sich dabei, wie man das auch wiederholt und in irgendwelchen Situationen einbaut, oder es ist einfach nur nervig. Und das scheint tatsächlich auch eine Gratwanderung zu sein, diese sich unendlich wiederholenden Refrains. Ja, also ich stimme dir definitiv zu. Take It or Leave It ist für mich so, vermutlich das Highlight des Albums. Oh ja, das ist gut. Wo er sich, was so generell ein Thema des Albums auch ist, so über die Oberflächlichkeit so seiner, der Leute in seinem Umfeld abfuckt und das eben auf sehr unterhaltsame und auch cool getextete Weise macht. Oder, ja. Auch Soma ist ein cooler Track, wo er sich so ein bisschen über den Drogenkonsum, der irgendwie so Standard geworden ist in seinem Umfeld, aufregt. Ist das dann ein Streberalbum eigentlich? Ja, gewissermaßen ist genau das Problem, ja, natürlich. Weil ich meine, die Rebell im Rahmen. Gewissermaßen sind The Strokes halt brave Jungs, die irgendwie in der Schweiz auf Privatschulen waren und das wurde ihnen ja auch so ein bisschen, oder deswegen wurden sie halt teils auch so ein bisschen belächelt und ehrlich gesagt, ja, das ist, klingt vielleicht irgendwie banal oder unnötig, aber ich würde schon sagen, dass das Album mir nicht so viel Energie gibt, wie es vom Sound her vielleicht könnte, wenn sie irgendwie was anderes verkörpern würden oder wenn sie Sachen anders darstellen würden, weil viele Songs wie beispielsweise Someday, was halt so die Main-Single ist, so der Song, den jeder kennt, das klingt für mich halt wirklich einfach nur so nach ja, sehr sicherem Fahrwasser, einfachste Akkorde, Lagerfeuer irgendwie. So, ja, also irgendwie, sie gehen nicht so wirklich viel Risiko, da ist halt im Grunde auch nette Jungs sind. Ja, ich meine, Ramones singen darüber, dass sie irgendwie am schwulen Strich stehen und als letztes gewählt werden und so. Und, Ramones singen darüber, dass sie irgendwie vielleicht mit ihren Mitschülern ein bisschen unzufrieden sind. So, das sind halt einfach andere Welten. Ja, also du meinst auch die Aussagen, weil ich wollte gerade einwerfen, dass ich finde, dass sie sich gar nicht besonders profilieren oder zur Schau stellen auf diesem Album. Ja, nicht wie so der typische Battle-Rapper, der dann den Schatten von sich hinausmeißelt auf so einem Album, sodass alle ihn sehen, wie er das gerne möchte. Mhm. Da bin ich komplett bei dir. Also, aber das ist halt so ein bisschen der Punkt, weil klar kann man irgendwie sagen, es ist vielleicht authentisch, aber vielleicht sind so einfach nicht so die interessanten Typen. Ich glaube, dass wenn du so diese Mittelschicht, also Britpop oder solche Leute, die sind häufig besser beraten und die machen das auch häufiger. Ich denke auch an The Streets. Mehr über irgendwelche Dinge zu schreiben, über Liebe und dass viele aus prekären Verhältnissen, wie zum Beispiel Marshall Mathers, mehr einfach über ihre Realität reden können und ja, damit weiterkommen, einfach weil es interessanter ist. Und vielleicht ist in manchen Fällen sind diese Leute aus diesen besseren Verhältnissen so wenig gefordert in ihrem alltäglichen verwöhnten Leben, dass sie sich auch noch intellektuell, kulturell mit irgendwas beschäftigen können, was dann auch noch interessant oder nennenswert ist, aber so ist es ja jetzt nicht bei den Strokes, also es wird hier ja nicht Neoliberalismus und die Selbstausbeutung im 21. Jahrhundert diskutiert. Ja, und vor allem auch die musikalischen Stilmittel sind halt irgendwie nicht sehr exponiert oder besonders kreativ oder so, sondern sie versuchen halt im Grunde schon halt sehr energielastigen, schnellen Rock zu machen, der eben schon sehr stark so an Garage Rock, Ramones und so weiter erinnert, ohne die Energie vielleicht wirklich rüberzubringen, ist, was ich sagen will. Da sie halt im Endeffekt Fans sind der Musik und eben die Musik machen, klar, die sie gerne hören wollen, aber mir fehlt tatsächlich so ein bisschen die Kante, sie bleiben schon sehr in sicherem Fahrwasser, wagen nicht wirklich viel und... Aber es ist doch ein einziges Wagnis, oder nicht? Es klingt doch ganz anders als das, was dort aktuell interessant war. Was, ja, definitiv. Also, das schon, aber ob es deswegen jetzt so ein großes Wagnis ist, weiß ich nicht. Weil im Endeffekt sie machen Sachen, die vorher schon gemacht wurden. Und das ist cool, aber eben nicht. Hätte denn dieses Album so 30 Jahre vorher rauskommen können, nach deiner Meinung? Ich wäre geneigt zu sagen, ja, schon. Im Grunde ja. Ich glaube nicht, dass man da so weit war. Vor allem so mit dem Aufbau der Songs. So wie mit der Tightness so. Ich habe keine Ahnung, weil ich glaub, Musik aus der Zeit nicht gut genug kenne. Ja. Aber ich kenne Songs aus der Zeit, wo ich denke, die Tightness ist durchaus da. Aber da sind wir wieder bei den pauschalen Urteilen. Deswegen, ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube schon, die haben auch gelernt, also auch von den, auch wenn die 70er-Inspirationen jetzt groß sind, die haben auch von den 80ern und den 90ern gelernt. Okay, das ist interessant. Wo dann vielleicht noch mehr sich das rauskristallisiert hat, wie lang ein Song sein sollte, welche Elemente er braucht, wie minimalistisch ein Song sein kann und immer noch funktioniert, wie man Hooklines schreibt, wie man die C-Parts setzt und die Bridges. Ich glaube, dass es in den 70ern war man nicht so weit, als dass man das so machen könnte. Okay, ja, ich will da jetzt nicht gegen argumentieren. Also ich kann mir genauso gut auch vorstellen, dass es Strokes da irgendwie dem Ganzen noch irgendwie was hinzufügen, was gelernt haben, aber weil du halt jetzt gerade auf so die Songlänge und den Minimalismus angespielt hast, so das ist halt so ein Aspekt, den sie halt schon irgendwie relativ klar so von Ramones auch übernommen haben, dass halt Songs nur 2 oder 2,5 Minuten lang sind. Also das habe ich mal nachgeschaut, das ist auch übrigens ein Gerücht. Also auf diesem Album gibt es 2 Songs, die sind 2,30 und alle anderen sind länger als 3 Minuten. Mhm. Okay. Okay, aber dennoch hat es ja irgendwie so ein bisschen so diese minimalistische Ästhetik, die halt bei Vorgängerbands eben auch schon vorhanden war. Das so vielleicht so die Bottomline von dem, was ich sagen wollte. Und damit wollte ich halt auf einen letzten Punkt noch kommen, nämlich so die Vorwürfe von direkten Rip-Offs. Also dass irgendwie so die grundlegende Ästhetik 60er, 70er ist, ist ganz klar. Aber es gibt zum Beispiel so Vorwürfe, auf die wir jetzt auch nicht im Detail eingehen müssen, aber dass sie zum Beispiel den Song Last Night, der ja eine große Single des Albums war, von Tom Petty irgendwie gerippt hätten und haben auch später dann zugegeben, dass sie komplette Basslines, einige auf dem Album von The Cure, übernommen haben, was dem Ganzen natürlich auch so ein bisschen Geschmäckle gibt. In meinen Augen, weil es halt zwei unterschiedliche Dinge sind, ob ich so den grundsätzlichen Vibe oder konkrete Bestandteile meiner Musik von anderen übernehme. Ja, und ein Teil der erheblichen Leistung, die es durchaus gibt, da ich will da jetzt wirklich nicht der Hater sein oder so, aber ist halt, und ich denke, da werdet ihr mir vermutlich auch zustimmen, dass The Strokes halt nicht nur das erste, sondern vielleicht auch das beste Album von diesem ganzen Garage-Revival in den 2000ern waren, weil irgendwie so The Strokes ist eine Band, die ich durchaus gerne höre. Wie gesagt, nicht mein Lieblingsalbum, aber zum Beispiel das zweite Album der Band Room on Fire höre ich durchaus gerne. Alles, was danach kommt, die anderen Bands, die quasi so in ihre Kings of Leon Fußstapfen und auch getreten sind, genau, das wie schon genannt, Arctic Monkeys und Konsorten, sind alle wirklich nicht meins so, und ich glaube, dass irgendwie da das Genre, was die Strokes damit so ein bisschen begründet haben, relativ kurzlebig war. Also zwar nicht zeitlich kurzlebig, aber von der Qualität der Musik einfach nicht nachhaltig vielleicht. Wie seht ihr das? Ich glaube nicht, dass die ganz alleine dieses Ding neu belebt haben. Im kommerziellen Mainstream vielleicht schon. Aber ich glaube, in New York gab es zu der Zeit so eine Szene, die auf diesen Sound irgendwie abgefahren ist. So. Deswegen, es gab 2002 zum Beispiel ein Album von, oder 2003 war es, glaube ich, von der Band The Rapture. Das Album heißt Echoes. Und das ist auch so in dem Style, auch so Indie-Rock-mäßig, laute, schrille, klare Gitarren. Und das finde ich noch interessanter, besser als das hier. Aber mein Gott, ne? Also ich glaube, dass nicht nur dieses Album existiert als Meilenstein und alles danach dann irgendwie ein automatischer Rip-Off von ihm ist und schlechter ist. Ich glaube, dass aus einer Szene, speziell in New York, so verschiedene Äste entwachsen sind, so, von denen es Bands teilweise heute natürlich auch noch gibt. Und eben dieses eine Album Echoes von The Rapture, was ich persönlich noch besser finde als das, weil es irgendwie einfach noch interessanter produziert ist, alles in allem. Wäre auch irgendwie eigentlich interessant gewesen als Platte für heute, weil da auch noch ganz andere Sachen zitiert werden. Ja. Ja. Werde ich mir auf jeden Fall mal anhören. Klingt ganz interessant. Yes, also da ist alles drin, zum Beispiel von The Cure, Bowie, eben auch diese Ramones und so, das ist, findet man da auch sehr, sehr stark wieder. Und ich frage mich, ob das eben, also ich glaube, von die Band The Rapture hat auch schon Sachen veröffentlicht, bevor dieses It rauskam. Also da gab es schon auch so Demos und CDs, die sie auf Gigs verteilt haben und so. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass die nicht einfach nur dem entsprungen sind, dass hier The Strokes irgendwie auf einmal da waren, sondern dass es so ein bisschen parallel war, nur die einen eben etwas schneller waren. Also nach dem zweiten Album geht es natürlich abwärts für The Strokes, aber wie schon erwähnt, ich finde Room on Fire ein bisschen besser, das 2003 rausgekommen ist, aber gut, vermutlich bin ich damit allein auf weiter Flur. Mhm. Okay, abschließende Gedanken zu The Strokes? Ja. Super, macht Spaß. Partymucke für eine gute Zeit, so. In der Indie-Disco. Partymucke in der Indie-Disco. Richtig. Ja, okay, cool, weil wir hatten nicht viel drüber geredet, bevor wir hier auf Record geklickt haben, und ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das Stroke so euer Ding ist, in dem Maße, wie es das offenbar ist, aber sehr cool und zeigt im Grunde, dass Musik von allen möglichen Sorten und Genres jedem gefallen kann. Ist auch gut gealtert. Okay. Noch als letztes Wort. Mhm, klar. Würde ich nur sagen, es ist cool gealtert. Es ist immer noch sehr cool. Die Jungs klingen immer noch wie Leute, fresh. Die cool sind. Fresh. Okay. Nachdem wir jetzt quasi die 80er und dann so ein bisschen die 60er, 70er erkundet haben. Komplett. Komplett erkundet. Ich glaube, es wird nie wieder ein Podcast über irgendwas, was aus dem oder annäherungsweise aus dem Bereich kommt, geben. Ja. Nichtsdestotrotz, die 90er stehen natürlich noch aus, und Johannes hat ein Album, was dazu so ein bisschen passt. Yes, ich habe mitgebracht. Ich habe ausgewählt das Album Levitate von Lone. Ein Album aus dem letzten Jahr, 2016. Ein Album aus dem letzten Jahr, das ich von allen Alben, die mir da über den Weg gelaufen sind, mit am häufigsten gehört habe. Was mir also was Indikator für mich ist, dass es mir wohl ganz gut gefallen hat. Naja, es ist ja auch nur 33 Minuten lang, also das kann man auch häufiger. Ja, auf jeden Fall. So. Hast du gerade so daraus geschlossen, dass du das häufig gehört hast, dass du es mögen musst? Das fand ich ja ganz interessant. Habe ich das gerade gemacht? Ich weiß nicht. Doch, ich glaube schon. Nee, also ich... ich habe das im letzten Jahr irgendwann mal sowas in Presse mir angehört, weil ich es irgendwo gelesen hatte, und dann habe ich es irgendwie lange Zeit nicht gehört, und dann habe ich es aber wieder irgendwie gehört, weil ich dann aus irgendeinem Grund es mir nochmal anhören wollte, und dann irgendwann habe ich es mir dann auch gekauft, weil ich es dann irgendwie dann tatsächlich so gut fand, dass ich dachte, das würdigt jetzt den Kauf. Und seitdem habe ich es häufig gehört und immer besser gefunden im Laufe der Zeit. Ja, was macht Lone auf Levitate? du hast es schon angesprochen, es geht irgendwie hier ein bisschen um die 90er. Was er auf dem Album macht, ist er bastelt das Album als kleine Hommage, so habe ich es verstanden, an die UK-Rave-Kultur der 90er Jahre. Insbesondere die Stile Drum and Bass oder auch Jungle. Gibt auch Elemente von IDM, so irgendwie, die da auftauchen in diesen Songs. Das ist also rein instrumental. Es ist irgendwie, man würde sagen, dem Musikbereich der elektronischen Musik so zugerechnet. Und ja, es ist so seine persönliche Hommage irgendwie an diese Zeit. Ich weiß gar nicht viel über den Typ selber. Ich will gar nicht viel über den wissen, einfach um so ein Mysterium mir noch so zu bewahren. Ich bilde mir ein, der ist einfach ein Veteran in dieser elektronischen Musikszene und hatte einfach Bock, mal ein Album zu produzieren, was so klingt wie die Zeit, in der er musikalisch groß geworden ist in den 90ern. So stelle ich mir das vor. Was war typisch für diese Song, für diese Stile, Drum and Bass, Jungle, die zeichnet aus, dass sie sehr stark auf so Drum Breaks basiert waren oder auch immer noch sind, ähnlich wie Hip-Hop aus der Zeit der 90er, nur eben im Unterschied dazu ergänzt, häufig noch um selbst eingespielte Synthesizer Sounds oder Vocal Samples. Und der größte Unterschied besteht vermutlich darin, dass die Songs einfach viel schneller waren, ja. Fast doppelt so schnell waren wie Hip-Hop-Songs, was eben natürlich auch zum Tanzen irgendwie gedacht war. Ne? Und diese Songs liefen in Clubs, wurden oft gepresst auf White Labels, kamen, die Künstler haben oft Singles rausgebracht, weniger eben Alben. Es war waren keine Musikstile, die erstmal über Alben funktioniert haben, sondern eher über Singles und dass sie im Club aufgelegt wurden. Und ganz viele Sachen, also so ging es jetzt mir. Ich bin in den 90ern selber ein bisschen groß geworden. Da habe ich jetzt nicht unbedingt die totale Underground-Musik mitbekommen. Aber damals hat man auch im Mainstream Einfluss von Drum and Bass und Jungle irgendwie sogar mitbekommen. Also es war sehr einflussreich in den 90ern. Auch David Bowie hat mal ein Album gemacht, das komplett Drum and Bass beeinflusst war und so. Und es gab oft dann MTV und Viva 2 und so weiter. Dann auch Rockbands, die Singles hatten, die davon stark beeinflusst waren. Und so habe ich das irgendwie mitbekommen. Ja, oder The Prodigy und so Zeug. Oh ja, und Pendulum. Ja, und dann später einfach auch so hier Fat of the Land, so Smack My Bitch Up und so Zeug. Das ist dann auch schon wieder, also es gibt recht viele Stile aus dieser elektronischen Zeit der UK-Szene. So. Es gibt Big Beat oder dann auch eben Garage oder ein Two-Step und so Zeug. Und ja, all diese Dinge, glaube ich, will hier Lorne irgendwie so ein bisschen zitieren und produziert die Songs dementsprechend. Also wir haben hier auch Drumbreaks drin. Drumbreaks, damit ist gemeint, das sind irgendwie von alten Funk-Platten Stellen rausgezogen, an denen außer Drums nichts zu hören ist. Und aus diesen Drums baut man dann einen eigenen quasi Song als Grundlage. Mhm. Und das macht er hier mit dem typischen Break, dem sogenannten Amen Break, einem Break aus einem Song, der häufig mit am häufigsten von allen Songs in der Musikgeschichte gesampelt wurde, der typisch ist für Drum, Bass und Jungle Musik. Und der taucht hier 3-4 Mal auf, auch auf dem Album. Und auch so diese typischen Vocal Cuts findet man hier wieder, sogar wirklich auch 1:1 übernommen von Songs aus den 90ern. Denselben Vocal Cut, was für mich so offensichtlich dann eben als Zitat ist, gedacht ist, dass ich kann nicht glauben, dass der das benutzt hat und gedacht hat, er kommt damit davon, ohne dass es jemand mitkriegt. Ich glaube, das ist bewusst als Zitat eingestreut. Und typische Synthesizer-Sounds und Sample-Presets und so weiter aus dieser Zeit. Das alles vermischt er zu einem, wie ich finde, sehr coolen, kurzen Album, das sehr viele verschiedene Stimmungen bedient und einfach Spaß macht. Mhm. Was ich irgendwie besonders oder vielleicht interessant finde an so Alben der Dance-Music, die so ein bisschen retro sind, ist, dass da irgendwie so eine quasi Nostalgie mitschwingt an quasi die Clubs aus der Zeit und die Partys der Zeit, die man heute vielleicht nicht mehr erleben kann. So, also ich bin selbst jetzt auch gar nicht der große Clubgänger, aber man hat schon so ein bisschen den Eindruck, so Leute sagen oft so irgendwie, heute kann man selten irgendwo die richtige Musik hören oder viele Clubs sind scheiße, viele Clubs haben vielleicht zugemacht, man macht dann vielleicht lieber irgendwie illegale Raves oder sowas, um irgendwie sich so ein bisschen selbst was zurückzuholen, was früher vielleicht mal da war, aber heute so in der Form nicht. Und versucht das halt zu reproduzieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt hier auch so ein bisschen die Intention ist, weil das Album einen eigentlich mit dem ersten Track vor allem so tatsächlich irgendwie so in irgendeinen schummrigen Club in London Anfang der 90er reinzieht. Und finde, dass es dadurch vielleicht auch so ein bisschen mit Leidenschaft gemacht wird und so einfach so klingt, als ob es genau das wäre, worauf Lone oder Matt Cutler, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, Bock hatte. Und ich finde, man merkt es vor allem, es ist halt einfach ein cool umgesetztes Album. Wie du gesagt hast, es gibt verschiedene Stile, von schnell bis chillig, aber es ist cool umgesetzt. Vor allem die Drumbreaks, wie gesagt, stechen wirklich heraus. Die Synth-Sounds und vor allem auch die Lead-Melodien, die er bringt, die irgendwie ziemlich simpel sind, aber irgendwie dabei auch catchy, weil es für mich halt wirklich so klingt. Ich muss dazu sagen, er hat im Interview gesagt, so dass er halt selbst auch gar kein krasser Musiker ist oder so, sondern alles eher so intuitiv macht. Und man hört halt wirklich raus, wie er einfach am Keyboard sitzt und einfach so ein bisschen in die Tasten haut und irgendwie auch mal Sachen macht, die sehr simpel sind, wie zum Beispiel mal irgendwie für 5/4 Noten einfach auf einem Ton zu bleiben und das aber einfach so diese gewisse Catchiness hat. So. Und ja, von daher ist es ein Album, was in einem Stil ist, der mir jetzt vorher nicht zu sehr bekannt war. Mhm. Nur so einzelne Sachen vielleicht, aber cool umgesetzt, sehr cool und eben nicht nur zum Feiern oder Tanzen zu hören, sondern eigentlich auch beim U-Bahn-Fahren sehr gut. Was ja auch sehr bezeichnend ist für die 90er, ja, wo da konnten auch viele Leute gerade die ganze Techno-Welle, Raver, die ganze Rave-Musik, Members of Mayday, die konnten alle nicht besonders gute Musik machen. Das war einfach Drums und irgendwie eine hastig zusammengespielte Melodie und 180 BPM und los geht's. Hm. Ja, würde ich auch so pauschal nicht sagen, aber im Wesentlichen war es vielleicht einfach einfacher für Leute, die nicht klassisch trainierte Musiker waren, irgendwie jetzt Musik zu machen. Auch im Hip-Hop ist es ja so, die kommt ja auch aus Vierteln, wo die Leute keine klassische Ausbildung haben, aber man hat dann Drumbreaks gehabt und man hat Samples drüber gelegt und dann hatte man einen coolen Song und so. Und um rappen zu können, muss man auch nicht singen können und so. Also ich glaube, das kommt dann ganz stark irgendwie zum Vorschein in der Zeit. Aber wieso würdest du das dann trotzdem pauschal nicht sagen? Weil das so ein bisschen in dem, wie du es formuliert hast, mitschwingt, dass die Leute gar nicht Musik machen können mussten, um diese Dinge zu produzieren. Und ich glaube, dass hinter vielen Dingen, die so einfach klingen, trotzdem sehr viel Aufwand steckt und auch viel Kunst und Talent. Und deswegen würde ich das so einschränkend noch dazu sagen. Also, dass dafür Talent braucht, das würde ich auch sagen. Aber dass du musst ja nicht linke Hand, rechte Hand zwei unterschiedliche Melodien spielen können auf dem Klavier so, sondern du spielst irgendwie eine Melodie und dann guckst du, welcher Basston passt. Ja, ich glaube, dass es eben nicht so einfach ist. Ich glaube natürlich, das sind jetzt die zwei Extreme. Natürlich haben die keine klassische Klavierausbildung gehabt in den meisten Fällen, aber es ist schon, glaube ich, es klingt einfacher, als es ist tatsächlich, so einen Song zu bauen. Egal jetzt aus welcher Richtung, ja. Also in dieser elektronischen Musik, Techno, wie jetzt Drum Bass oder Jungle oder IDM oder so, oder FX Twin zum Beispiel ist ja auch ein elektronischer Künstler, der muss spielen können, sonst wären die Songs nicht so, wie sie sind. Und es klingt super leicht und luftig, aber das kriegt er nicht hin, wenn er nicht Noten lesen kann und ein Gott am Piano wäre. So, ja. Irgendwie das mal als Beispiel. Ja, FX Twin ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Ausnahme von diesem Rave-Movement, das so die 90er durchzogen hat, die Love Parade und die Members of Mayday Veranstaltungen und Terror Dome und so. Ich habe einen großen Bruder, ich bin selber Jahrgang 91, aber ich habe einen großen Bruder, der da Jugendlicher war und der das alles so halbwegs mitgemacht hat, und davon habe ich immer die ganzen CDs bekommen und fand das immer auch sehr faszinierend, aber FX Twin, finde ich, ist tatsächlich auch nochmal was sehr Besonderes, auch wenn man über Techno redet. Ja, wie gesagt, was schwierig ist, glaube ich, einfach auch diese zu unterscheiden, weil es so viele verschiedene Genres da gibt im Bereich der elektronischen Musik. Ne? Also es gibt jetzt nicht nur die Members of Mayday-mäßige Techno-Mucke in den 90ern, wenn wir über die Rave-Szene sprechen, sondern eben auch sowas wie hier dieses Drum and Bass oder das Jungle oder nochmal andere Dinge, so Big Beat und so Zeug. Ja. Und da, je nachdem, mich persönlich finden manche Genres da auch interessanter als andere. Ganz klar. Das zum Beispiel hier, finde ich, hat sehr viel Power, so dieses Drum and Bass und Jungle. Durch die Geschwindigkeit und so weiter. Und die Art und Weise, wie es produziert, ist auch leicht dreckig durch diese Vinyl-Sampling und so weiter Geschichten. Aber ich meine, auch auf dem Album gibt es natürlich schon einige verschiedene Stile, weshalb es vielleicht ganz angebracht wäre, dass wir da mal stärker auf einzelne Songs eingehen, die uns irgendwie gefallen haben. Also ich bin auf das Album gestoßen durch die Single Backtail Was Heavy, die irgendwie mit diesem ziemlich dreckigen Musikvideo released wurde, irgendwie halt junger Typ mit kurzgeschorenen Haaren, England in den 90er Jahren, irgendwie Kleinkrimineller, der da so ein bisschen rumläuft und so. Und dazu halt dieser, ja, die etwas düstere Atmosphäre, irgendwie hypnotisierender Synth-Lied und dann eben diese typischen Breakbeats, das für mich wirklich ein Top-Track, der halt schon relativ klar so Drum and Bass ist in meinen Augen. Aber eben, das ist überhaupt nicht auf allen Songs so. Zum Beispiel, jetzt mal als klarer Kontrast, könnte man Sleepwalkers anführen, der halt, ja, irgendwie sehr atmosphärisch, mehr so dieses IDM-mäßige, beeinflusst von Bots of Canada oder sogar Ulrich Schnaus, hat und ja, eben sehr reverby und verträumt ist, was halt was ganz anderes ist. Und irgendwie passt es aber beides auf das Album, weil er, ja, ich meine, die Sounds sind ähnlich, und es hat alles gewissermaßen so ein, eben dieses Retro-Feel und also ist schon wirklich sehr, sehr, sehr cool gemacht. Ja, ich finde auch, dass das so diese Stimmungen gut beschreibt, die auf dem Album auftauchen und sich auch abwechseln. Du hast diese Lead-Single angesprochen, Backtail Was Heavy, die brezelt brutal in die Fresse, finde ich so, gerade am Anfang mit diesem übelst dreckigen Drumbeat und dann kommt dieser krasse Synthesizer rein, so. Ich glaube, im Club, wenn das lief, ich würde halt austicken. Ich würde mir wünschen, fast, wenn es, ich dann. Es läuft halt in wenigen Clubs vermutlich. Ja, ja, aber vermutlich, wenn es mal liefe, ja, oder dann würde ich mir wünschen, es läuft 6 Minuten lang und nicht nur irgendwie 1 Minute oder 1,5, weil dann ändert sich der Song ja komplett und dann kommt so ein kurzer Break und dann kommt so was melancholisches, chilliges, dann geht nochmal der Beat los und am Ende ist es dann, glaube ich, fast 1 Minute, wo irgendwie einfach nur so fast ambientmäßig so sirenenartig chillige, melancholische Synthesizer-Flächen dann irgendwie so kommen und das beschreibt das Album ja ganz gut. Es gibt dann einzelne Songs auch, die tatsächlich nur aus solchen atmosphärischen, melancholischen Sounds bestehen. Dieser eine Song, der auch so ein bisschen ein kleiner Skit ist, Breeze Out zum Beispiel. Und das finde ich irgendwie, fügt viel dieser Stimmung hinzu, die ich mir irgendwie da rein interpretiert habe in das Album, so wie so ein Alltag in den 90ern für einen Jugendlichen, der irgendwie, oder einen Jüngeren, der irgendwie, für den so Musik und Updancen Lebensinhalt war. Auf der einen Seite nachts halt das übelste Updancen und dann tagsüber irgendwie chillen in der Sonne oder mit dem Kater oder dann nachts nach Hause fahren im Bus und dann diese verträumten Songs passen eher dann dazu und das. Ja. Finde ich ganz irgendwie cool, irgendwie die Vorstellung gefällt mir. Zum Beispiel Vapor Trail ist für mich so der sehr, ich will nicht sagen klischeehafte, aber irgendwie fast schon stereotype, chillige House-Track irgendwie. Der aber dann trotzdem cool ist mit dem Lead in der Hook, der halt extrem oldschool klingt und auch einfach ein Song ist, der gut zum Album passt und Wie gesagt, es ist ein bisschen verblüffend fast, aber ich denke, dass dein Narrativ, Johannes, dass das eigentlich ganz gut unter einen Hut bringt. So, einfach so die verschiedenen Emotionen oder Atmosphären und Vibes, so, aber alles eben im Spektrum oder vor dem Hintergrund elektronische Musik in den 90ern. Und Lone bedient sich da einfach sehr kompetent und sehr stilsicher auch so den verschiedenen Stilmitteln und klar kann man jetzt sagen, das Album ist nur 33 Minuten lang, aber warum nicht, und es ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich und cool. Ja, das Album von The Strokes ist glaube ich auch nicht viel länger, oder? Also, wenn wir es schon mal davon hatten, es ist ja auch völlig egal eigentlich, wie lang es ist, wenn es passt, dann ist das super. Ja. Ich finde auch. Ich finde, vielleicht, ja. Sag erstmal. Ich wäre jetzt nochmal auf so Breeze Out eingegangen, diesen Song. Der einzige, bei dem irgendwelche. Vielleicht nicht als reines Instrumental durchgeht. Wisst ihr, von welchem Song ich rede? Dieser Skit ist ja auch, der da irgendwie drin kommt. Ich weiß nicht, wo der her ist. Das würde mich mal interessieren. Ja, genau, da irgendeiner wird irgendwie in irgendeinem Kontext interviewt. Ich habe mir so von meinem geistigen Auge vorgestellt, dass irgendwie auf der BBC eine Dokumentation über Graffiti lief und einer von den Writern da wird irgendwie interviewt und er sagt quasi, das wird dann so eingespielt, während im Hintergrund diese dreamy, verträumten Synthesizer laufen. Ja, ich habe Graffiti, es ist so meine Leidenschaft und irgendwie ich habe es eigentlich immer nur gemacht wegen der Frauen so. Also für eine schöne Frau, wenn ich wusste, sie läuft da lang, dann habe ich ihr da ein cooles Tag hingesprüht und so weiter. It all comes down to girls breaking my heart. So. Und das ist doch so richtig schön melancholisch, so wie jugendlich und so weiter. Das fasst das auch irgendwie cool zusammen, finde ich. Und es klingt für mich so, als hätte er da auch so einfach das als Statement noch reingeballert, so als cooles romantisches Statement irgendwie, auch mit Nostalgie irgendwie im Hinterkopf vielleicht. Ja. Ja. Ich wollte sagen, ich finde ganz interessant, dass anders als Kavinsky, finde ich, klingt es viel mehr, als ob es auch 15 Jahre alt sein könnte. Mhm, ja. Aber Kavinsky klingt halt, als könnte halt auch, du meinst, Kavinsky klingt nicht, als könnte es 30 Jahre alt sein, weil in den 80ern noch nicht so produziert wurde, wie Kavinsky produziert. Ja, genau. Okay. Ja gut, was folgt daraus? Ist das schlimm? Ist das gut? Ich glaube, ich finde es cool, aber ich wäre, glaube ich, ganz interessiert an einer, vielleicht an einer soundtechnisch neuen Umsetzung von Drum Bass. Es gibt immer noch, es gibt ja diese Abart von Drum Bass Liquid, die auch ihre Essenz findet in Leuten wie diesem belgischen Produzenten Netsky und anderen sehr, soll man sagen, sehr melodiösen Formen von Drum Bass. Mhm. Und das finde ich eigentlich überhaupt nicht interessant. Also das finde ich ist halt so Musik zum Nebenbeihören und da finde ich Jungle sehr viel interessanter. Und ich habe mich schon häufiger gefragt, ob das nicht zu wenig benutzt ist und dass man vielleicht noch mehr damit machen könnte, auch wenn man sich nicht zurückbesinnt. Ja. Ja. Also ich überlege gerade, also ich habe, wenn man das mal vergleichen möchte, wie der Sound sich wiederfindet in den 90ern und dann mal, wenn man dann einfach mal so eine Compilation sich runterlädt irgendwie oder mal sich mal anhört, die 100 besten Drum and Bass Songs irgendwie der 90er, dann finde ich schon, dass der Sound noch ein bisschen dreckiger, auch häufiger klingt noch als jetzt auf dem Album. Also hier ist es schon gut gemischt, trotz allem Dreck, der da irgendwie rauskommt. Also ich finde das schon gut gemacht hier. Und ich hatte den Eindruck, dass es gerade in den 90ern dann aber teilweise eben noch dreckiger irgendwie war, weil man noch nicht so gut abmischen konnte oder eben auch das Geld nicht hatte als kleiner DJ, das dann zu investieren in ein gescheites Mastering und so weiter. Aber außerdem sind die Synth-Sounds hier auf dem Album einfach on point. Also du hast von irgendwie sehr fetten, analog klingenden Leads bis halt zu diesen ganz glatten, polierten Synth-Akkorden. Eigentlich alles klingt sehr gut und ist jetzt vielleicht nicht unbedingt innovativ oder neu, aber in dieser Qualität denke ich schon was man heute einfacher bewerkstelligen kann als zu der Zeit. Und David, um deine Frage nochmal aufzugreifen, also inwiefern man das vielleicht heute wieder, sagen wir mal, aufleben lassen könnte, bin mir da nicht sicher. Ich glaube, sobald du so einen Drum- und Bass-mäßigen oder Jungle-mäßigen Drum-Break hättest, würden halt alle wieder an die 90er denken. Also ich glaube, in dieser Musik steckt sehr viel ihrer Zeit drin. Und sobald das wieder auftaucht, wirst du wieder an die 90er denken. Und ich finde fast in einem noch größeren Maß, als wenn du jetzt wie bei The Strokes irgendwie nochmal Gitarre und Bass rausholst und versuchst, sowas zu machen wie in den 70ern. Also das ist mein Eindruck. Es gab so Aussagen über mal Dubstep von einem deutschen Musiker, da ging es darum, was mit Dubstep passiert. Ja, es war zur Hochzeit von Dubstep. Und da hat er gesagt, es erschöpft sich bald total schnell, weil es sehr begrenzt ist musikalisch und sehr anstrengend zu hören. Und das ist ja auch so gekommen. Was aber bleiben wird, sind Techniken wie einfach diese phasenmodulierten Bässe. Und ich habe mich gefragt, ob man das mit Drum Bass auch so machen kann, ohne dass man sich zurückgeworfen fühlt 20 Jahre. Also ich würde mal jetzt einfach frech behaupten, dass Dubstep das auch wirklich von Drum and Bass hat. Diese Idee, dass es einen Drop gibt und dann setzt ein krasser Bass ein, irgendwie der so wobbelt und so Zeug. Das findet man in Drum and Bass Produktionen aus den 90ern auf jeden Fall schon so wieder. Nicht mit denselben Drum-Sounds drunter und auch nicht in dieser etwas langsameren Geschwindigkeit, aber so von dem Prinzip her, von der Idee her findet man das wieder. So, der Song baut sich auf, es dauert 1,5 Minuten, irgendwie sind Samples drin und so, ja. Und dann wird das Ganze kurz ruhiger und dann bam, setzen die Drums wieder ein mit einem noch dann jetzt so einen fetten Bass dann drunter. Gibt es schon auch eben aus der Zeit. Und das, glaube ich, wurde da übernommen. Also das wäre ein Beispiel dafür, wie das dann da wieder aufgetaucht wäre. Was sich jetzt vielleicht dann, wenn wir jetzt noch ein bisschen warten, wieder irgendwie wiederfindet in... Ja. Weiterentwickelt durch Dubstep irgendwie in andere Musik. Ne? Aber ganz ehrlich, wenn ich mal einen Schritt zurücktreten darf, würde ich sagen, dass, ich meine, klar könnte man irgendwie darüber diskutieren, wo Raum für Innovation wäre. Und den gibt es letztlich vermutlich immer. Aber ich bedauere es nicht, dass das Lone hier irgendwie nicht sehr innovativ war oder so, sondern ich finde es eigentlich hier tatsächlich passend. Mhm. Und ich glaube, dass das für mich zumindest das ist, was ich eingangs erwähnt hatte, dass halt irgendwie diese Musik an irgendwie ein relativ konkretes, wenn auch nicht reales, aber vielleicht wünschenswertes Erlebnis gekoppelt ist, nämlich irgendwie vielleicht in einem dreckigen Club zu sein und zu genau dieser Musik mit anderen Menschen abzugehen oder so. Mhm. Oder einfach nur diese Musik zu feiern. Und deshalb hat Lones irgendwie Ambition, sowas irgendwie nochmal zu schaffen, in meinen Augen irgendwie was sehr Unschuldiges. Mhm. So, weil es halt im Endeffekt ist es so, hey, ich bin nur ein Typ, ich feiere diese Musik, ich wohne in Nottingham, hier spielt keiner diese Musik und ja. mach ich es halt selbst, so, weißt du? Und deshalb finde ich das hier tatsächlich relativ unproblematisch, weil er ist halt auch nicht irgendwie, es ist nichts, was er auf sich selbst überträgt, irgendwie, dass er jetzt der Guard-Producer wäre oder irgendwie der lässigste, coolste, beste oder so, sondern er feiert einfach die Musik und widmet sich dem so ein bisschen. Und im Endeffekt geht's letztlich darum, dass alle abends sich ein bisschen gehen lassen wollen und dazu fette Musik hören wollen. Wie so ein Tribute. Das kann man... Genau. Ja, es hat so ein bisschen... Ich will es jetzt nicht zum Tribute irgendwie... Noch Hommage? Darauf beschränken oder so, ja. Aber es hat so ein bisschen den Vibe und es schadet dem auch nicht irgendwie. Es ist einfach sehr nachvollziehbar irgendwie und einfach cool und lässig und absolut nichts, was ich jetzt ihm vorwerfen würde. Ja, ist jetzt auch eine Musik, die jetzt noch nicht wirklich breit getreten oft irgendwie jetzt zitiert würde, wie jetzt sagen wir 80s Sounds, ja. Im Gegensatz dazu sind die ja wirklich breit getreten und schon viel häufiger jetzt zitiert worden. Das ist nischig, diese, ja. Die nischig, genau. Mhm. Ja. Also Prodigy hat ja wirklich noch sehr lange das gemacht. Es gab ja auch noch nach diesen Erfolgen da späte 90er, frühe 2000er, ich weiß nicht genau wann das war, gab es noch extra Alben, die habe ich mir auch noch angehört. Da haben sie wirklich ihr Bestes gegeben, da noch irgendwas mit zu machen. Dieses Invaders Must Die Album zum Beispiel. Ja, da gab es vorher noch eins, Always Outnumbered, Never Outgunned oder so, von 2003 oder 2 oder so in dem Dreh. Oder noch später, 2003 oder 4, ist auch egal. Ich glaube, was dann ja auch nicht zu vernachlässigen ist, ist, dass so Ende der 90er, Anfang der 2000er, was dann auch immer stärker auf den Plan trat bei Leuten, die dann auch tatsächlich kommerziell erfolgreich waren mit so einer Musik, die Sache mit den Samples. Weil dann die Künstler, die gesampelt wurden, gemerkt haben, hey, mit unseren Samples haben Leute massig Erfolg, wir wollen da auch Geld von abhaben. Und das ist zum Beispiel Prodigy auf ihrem Mega-Album da, Fat of the Land, die ja ganz viele auch so Drumbreaks drauf haben und gesampelte Sounds von allen möglichen Alben, einfach davon abweichen mussten, ohne gleichzeitig übelst viel Geld zu zahlen für die Lizenzen der Samples. Und er dann eben, dieser eine Produzent, Prodigy ist ja auch nur eigentlich einer, so der das produziert im Studio, umgeschwenkt ist auf Plugins und alles selbst eingespielt und dass das seinen Sound natürlich sehr stark verändert. Das sehen wir auch im zum Beispiel Hip-Hop, dass ganze Produzententeams auf einmal keine Relevanz mehr besitzen, weil keiner mehr Beats von ihnen haben will, weil die einfach nur mit Sampling arbeiten. Und das würde ich sagen, spielt jetzt in dem Fall bei The Prodigy eher eine Rolle, wieso sich der Sound dann auch so stark ändert und auch so dann im Vergleich zu den 90ern für viele Fans aus der Zeit dann auch einfach nicht mehr mithalten kann. Ich glaube, dass Invaders Must Die zum Beispiel sich vielleicht auch dadurch geändert hat, aber ich glaube hauptsächlich einfach durch die elektronische Landschaft. Sicher auch, klar. Richtig. Bestimmt. Das geht ja auch nicht spurlos an ihm vorbei. Ne? Er würde jetzt auch nicht wahrscheinlich freiwillig immer das gleiche Album machen, aber ja. Ich finde die auch nicht mehr so geil. Also ich, nee, das ist nee, ne? Pumpt auch nicht mehr so arg. Super. Nee. Okay, ich denke, wir haben heute über drei Alben geredet, die drei verschiedene Jahrzehnte so ein bisschen zitieren. Letztlich lässt sich vielleicht auf die simple Frage runterbrechen, Retro oder Rip-Off, und so ein paar Tendenzen sind vielleicht klar geworden, aber letztendlich die eine objektive Antwort wird man darauf wohl selten finden. Ich hoffe trotzdem, dass es interessant war und wir ein paar Aspekte beleuchtet haben, die auch generell auf Musik schließen lassen, die klare Einflüsse hat und wie man damit umgehen kann, sollte, darf, nicht darf oder einfach macht oder nicht macht, weil man Bock drauf hat, was auch immer. In diesem Sinne würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.